Tut es dir mal leid, bin ich gar nicht weit. Ich komm gern zu dir. Komm und wag's mit mir. Wenn dir etwas fehlt, ich bin immer da für dich. Wenn du nicht mehr weißt, wohin, wende dich an mich. Und sind Wolken da, wenn man hübsche Vögel sah, bin ich noch hier. Komm und wag's mit mir, wenn die Hoffnung dich verlässt und die Freunde gehen, ist das unser Härtetest. Ich werd ihn bestehen. Komm und wag's mit mir. Komm und wag's mit mir. Wag es zu leben. Wag es zu schweben. Geben dann zu den Sternen. Oder wir reden, dass wir uns kennenlernen. Glaub daran, es gibt so viel, was ich geben kann. Das Gefühl war von Anfang an so magisch. Du lässt dich darauf nicht ein, aus Angst neu enttäuscht zu sein. Aber mir ist klar, was ich fühl ist wahr. Tut es dir mal leid, bin ich gar nicht weit. Komm und wag's mit mir, wenn dir etwas fehlt, ich bin immer da für dich. Wenn du nicht mehr weißt, wohin, wende dich an mich. Komm und wag's mit mir, die Wolken da, wo man hübsche Vögel sah, da bin ich noch hier. Komm und wag's mit mir, wenn die Hoffnung dich verlässt und die Freunde gehen, ist das unser. Komm und wachs mit mir. Oh, lass dir Zeit mit der Antwort. Heute oder morgen werd ich dich wiedersehen. Auch wenn es mir wehtut, hab keine Sorgen. Ich werd's überstehen. Denn ich weiß genau, was immer auch geschieht. Das, was mich zu dir zieht, ist magisch. Mag sinnlos sein, doch ich werd nur mit dir allein meines Lebens froh. Gott, du fehlst mir so. Es ist doch nur für den Rest deines Lebens!